Hadith Nummer 54. Umar berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wahrlich, die Taten werden entsprechend dem Vorsatz bewertet. Und jedem Menschen steht wahrlich das zu, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs und seines Gesandten willen unternimmt, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Wer aber seine Auswanderung des irdischen Lebens willen unternimmt, es zu erlangen, oder wegen einer Frau, sie zu heiraten, dessen Auswanderung ist für das, um dessen wegen er auswanderte.